Feuerball. Es ist der Feuerball. Es ist der Feuerstein im Glas. Es ist der Feuerball. Es ist der Feuerball. Wem willst du was beweisen? In eine Ecke werd ich dich schleifen und dann zersetzen. In hunderte von Einzelteilen werd ich dich zerfetzen. Und in die Bein beißen, ich bin nur am Bleffen. I'm creeping when you're sleeping like a demon in your nightmare. Cause I'm feeding from your despair. Ich zerfall sehr schnell in Rage. Du bist sowas wie Blamage. Eine kleine Kakerlake, nur zum Labern in der Lage. Doch ich zeig dir die Straße in Ego-Perspektive. Es gibt keine Liebe, abgeschlachtet wie die Tiere. Durch teuflische Triebe bin ich die Faust in deinen Schädel reinschiebe. Wisse ich dein Gehirn, du bist sowas wie Gewirr, das auf dem Boden rumkriecht. Zwischen dir und mir herrscht Krieg. Ich bin noch lange nicht besiegt. Du bist nie tief in deiner eigenen Scheiße. Opferkinder, sie sind leise, wenn der Meister spricht. Falls ich dich in meine Finger kick, zerquetsch ich dich wie einen Wurm. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.